dass ich dir vertraute, dort zu jenem Fenster hin. Wie die Wellen sanfter Lüfte, Mondenglanz und Blumendüfte, sendest dir Gebieterin, sendest dir Gebieterin. Neidisch sind des Nachbars Söhne und im Fenster jener Schönen flimmert noch ein einsam Licht. Drum noch leiser kleine Laute, dich vernehme die Vertraute, Nachbarn aber, Nachbarn nicht, Nachbarn aber, Nachbarn nicht.